22.11 Uhr und ich sage nochmal Hallo Nachtschwärmer. Wir haben heute wieder jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Viel Spaß, jede Menge Mixe, Remixe, Mashups und so weiter. Und ich bin ganz verwundert, mein Freund Al ist ja schon da. Ja, wie das, Al? Der ist euch ganz gut drauf. Hallo Al, grüß dich. Jetzt kann die Post abgehen. Sperrt ganz schnell eure Mutis rein. Sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, mit wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lasst doch alles stehen und gehen. Macht dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Mit Halbpension, Betriebsausflug, Löschen, Kranz und so. De Rodop, die Brille an und ab an den Strand. Am Ballermann Hans uns direkt wieder erkannt. Wie seht das die Dusch und die Fläche um? Da die Dudelte rauf und der Ostermann drum. Guadalotte, Charlotte, Mallorca, Sisi. Da die Sonne Erholung, was brauchen wir mehr? Buenos Dias, Matthias, wir sind wieder da. Ja, wieder Fisch. Und dann in der Disco, wer sitzt da am Tisch? Die Mädchen vom K.O. Club, Dries auf die Kalk. Und Snippets, Jung, die kennen wir all. Noch 15. Tanz hätte der Job wieder Ping. Und rührt da singt Bille in den Bier mit der Renn. Der Franz mit der Bliebe, ein Wittfeus Brünn. Der Hammer im Flugzeug, jetzt wieder gesehen. Spaß und heiße Flirts. Das ist Sommerurlaub total. Yeah! Soll das eine Beschwerde sein? Yeah! Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Chef, die Holländer sind wieder da. Bestimmt wegen dem orangefarbenen Haus. Ach Quatsch, die wollen auch nur unsere Küchen. Vetter Küchen, maßgefertigt von Planung bis Aufbau. In Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3 und unter küchen-vetter.de. Neu. Der neue Club. Bald wird es heiß in Aachen. Codex. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf 7 Bereichen Party nonstop. Neue Dimensionen, Top-Licht-Technik und fette Beats. Das ist das HD-Signal der Disco-Branche. Mehr Informationen gibt's auch im Internet unter codex-club.de. Bald in Aachen. Erleben Sie das Musikfestival auf der Weinmesse in Colmar vom 6. bis 15. August. 10 Tage, 22 Konzerte mit Eros Ramazzotti, Europe, Alice Cooper, Placebo, Saxon und noch viel mehr. Alle Infos dazu auf www.foire-colmar.com. Wenn Küche, dann Vetter. Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3. Hitradio Ohr macht Europa zum Hören. Bei Bienvenue, der deutsch-französischen Radioshow. Jeden Mittwochabend ab 19 Uhr. Zweisprachige Moderation, viel Musik aus Frankreich und zur guten Nachbarschaft von Deutschen und Franzosen. Haben Sie eine Frage zu europäischen Themen? Zum Beispiel, wie man in Frankreich lebt, arbeitet, genießt oder einkauft? Oder möchten Sie mehr über Ausflugsziele oder Freizeiteinrichtungen erfahren? Lassen Sie es uns wissen. Wir finden die passenden Antworten für Sie. Ihre Themenvorschläge an info@hitradio-ohr.de. Aufgepasst, jetzt wird's feucht auf der Poolparty im FKK-Club Lancelot. Die heißeste und beste Poolparty des Jahres. Mit Live-Musik, Comedy-Show, prickelnden Verlosungen und natürlich jede Menge heiße Badenixen. Poolparty im FKK-Club Lancelot. Am 31. Juli, 19 Uhr in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur Internet, clublancelot.de. Guten Tag, hier spricht Dieter Schenk von der Janus Autovermietung. Nachdem wir im Radio unsere Sondertarife beworben haben, war bei uns die Hölle los. Leider war einer unserer Mitarbeiter so überfordert, dass versehentlich auch ein Kundenfahrzeug vermietet wurde. Wer also gerade den blau-weißen Transporter mit dem Licht auf dem Dach und der Schusswaffe im Handschuhfach fährt, bitte ganz schnell abgeben. Bei der Polizeiwache Waldstraße. Danke. Radiowerbung verkauft. Mehr Infos auf radioverkauft.de. Radio geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Wie hat Ihnen eigentlich der letzte Radiospot gefallen? Ja, genau der, den Sie gerade gehört haben. Sagen Sie uns Ihre Meinung und stimmen Sie ab für die besten Radiospots Deutschlands. Ob spannend, lustig oder clever. Jetzt sitzen Sie in der Jury. Hören Sie sich die aktuellen Radiospots an, geben Sie Ihre Bewertung ab und gewinnen Sie tolle Preise. Machen Sie mit. Mehr Infos unter hitradioohr.de. Jetzt müssen noch die Termine von Charlie 2000 kommen. Ich bin ja ab und zu noch unterwegs. Und zwar am Samstag, 7. August, MSC Taifun, Rheinstetten, 76287, Postleitzahl. Das ist ein Motorsportclub, also Motorball, ganz seltene Sportart. Dann am 18. September, Samstag, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Und am Samstag, den 2. Oktober, Bühl-Unzhorst, auch in der Festhalle. Und am 23. Oktober, Neuried-Altenheim. Herbert Adam Halle. Und besucht mich bitte unter www.charlie2000.de. Da könnt ihr auch Filme sehen von früher. Oder könnt euch weiter, da ist ein Link zur Charlie 2000 Fanseite. Da gibt es auch einiges Interessantes, unter anderem mit Einblick könnt ihr mithören hier und mitsehen. Hier ist nämlich eine Webcam. Super. Mm-hmm. Und unser erstes Gewinnspiel ist in Vorbereitung. Seid ihr bereit für die nächste Stufe? Dann zieht euch warm an. Langsam werde ich hier komplett. Hä? Da ist eine Blondine reingekommen. Na, wer mag das wohl sein? Ich bin Kelly Bundy. Hallo, Kelly? Na, wie sieht's aus? Schau mich an, ich stehe auf dich. Es läuft alles. Warte, warte, ja? Freund Al ist natürlich gleich wieder eifersüchtig. Oh Al, was machst du mit deinem Gesicht hin? In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das wissen wir doch, Al. Yeah.

Hier geht's ins Wochenende. Welcome to the club. Stomp your feet. Und es geht wieder ins Wochenende. Und zwar mit vollem Partykrach. Volle Power, hey, hey, volle Power. Heute geht's. Liebe geben wir Gas. Volle Power! Volle Power! Den Song kennen wir doch noch, Nachtschwärmer, oder? Ryan Perry's Dolce Vita. Das ist die 2000er Abmischung. Ganz klar. 2000 gehört zu Charlie 2000, oder wie sehe ich das? Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Oh Gott, den nicht bitte. Oh, Hörerinnen und Hörer, wir gehen Ihnen jetzt auf den Sender. Stress mit Fergie, habe ich gelesen und gehört. Hoffentlich geht die nicht weg, dann ist die Gruppe tot, oder? Hier ein Remix mit David Guetta natürlich. Jetzt bin ich in Gengenbach gelandet. Hallo Gengenbach, wen habe ich dran? Benjamin. Hallo. Benjamin, grüß dich. Du hast beim Gewinnspiel mitgemacht und war es schwierig? Nö, ich habe es sofort gewusst. Lass hören. Bladern Gang. Benjamin. Das war ein Volltreffer. Super. Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner. Hello, baby. Wo ist die Party? Party. In den Sommer. Nachher erstmal in die Werbung nach Schwemmer. Aber hier braut sich wieder was zusammen bei mir. Die streiten wieder hier. Earl und Peggy Bundy. Ah, ist furchtbar mit denen. Oh, du treibst mich direkt in einen Frauenverein. Ist furchtbar, hä? Wenn die mal streiten, dann habe ich hier, ziehe ich den Kürzeren. Ich hasse dich, Earl. Schwör es. Bart, du wirst auf keinen Fall Schuhverkäufer. Ja, das würde ich auch empfehlen. Ah, Peggy, ich tu dich bemitleiden. Aber ziemlich bemitleide ich dich. Ein Verlierer, ein geborener Verlierer. Genau. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst. Jetzt kommt nur Werbung. So stark. Die Wüste lebt. Die Wüste bebt. O2 wird 11. Und auch dieser Geburtstag wird ausgiebig gefeiert. Beim Sommerfest des Musikclub On mit dem Motto Sonne, Wüste, Party. 200 Tonnen Sand, Wüstenoase, Swimmingpools, Cocktail-Lounge, Gewinnspiele und vieles mehr. O2 wird 11. Hitradio feiert mit dem Musikclub On. Freitag, 30. und Samstag, 31. Juli ab 21 Uhr. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Der neue Club. Bald wird es heiß in Aachen. Codex. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf 7 Bereichen Party nonstop. Neue Dimensionen, Top-Licht-Technik und fette Beats. Das ist das HD-Signal der Disco-Branche. Mehr Informationen gibt's auch im Internet unter codex-club.de. Bald in Aachen. Quizfrage. Wer hat die pfiffigsten Fahrräder, Motorroller und Motorräder? Na? Ich war in Vietnam. Da gab's keine Räder. Hä? Naja, die schönsten und besten Räder hat natürlich Zweirad-Knoderer. Richtig! Pfiffige Räder kauft man bei Zweirad-Knoderer in Lahm, Mietersheim, Breisgaustraße. www.zweiradknoderer.de. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Wir Menschen lachen gerne. Überlegen Sie nur mal, wen Sie heute schon alles lachen gehört haben. Zum Beispiel den Typ, der Ihnen den Parkplatz weggeschnappt hat. Und auch die Frau mit dem Handy. Und natürlich Ihren Kollegen im Büro, als Sie telefonieren wollten. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass man immer weniger Kinderlachen hört? Vielen deutschen Kindern ist das Lachen vergangen. Allein 2,5 Millionen Kinder leben in Armut. Der Deutsche Kinderschutzbund unterstützt diese Kinder. Bitte unterstützen Sie den Deutschen Kinderschutzbund und geben Sie Kindern ihr Lachen zurück. Mehr unter www.kinderschutzbund.de. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an und freust dich auf dein Bad von Pfeife und Mai. Erwecke deine Lebensfreude mit einem neuen Bad von Pfeiffer und Mai und erlebe faszinierende Badideen in der Badausstellung in Offenburg. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Jeden Dienstag einmal bezahlen, doppelt genießen mit Kneipenpass.com. Kneipenpass.com. Besorgst dir doppelt. Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Der Action-Freitag. Best Music. Bridgenda is never sound. The power hits. Hot, hot 40. Hot 40. You are live in the mix. The illegal hustlers are in the building. I have a dream. Danke. Da ist auch alles drin in dem Mix, ha? Felix, Snap, Jan Wayne, die Buggles mit Video Killer, the Radio Star. Wir haben kurz noch 22 Uhr und ich rufe ins Radioland. Hallo Nachtschwärmer! Hallo Blondies, hallo Kelly. Woran erkennt man, wenn man einen Fax bekommt, dass es von einer Blondine ist? Ganz einfach. Da ist eine Briefmarke drauf. Was ist der Unterschied, Nachtschwärmer, zwischen einem Huhn und einer Blondine? Auch ganz einfach. Das Huhn, das sitzt ruhig auf den Eiern. Das fängt ja wieder gut an heute. Das ist ja der Wahnsinn. Meine Damen und Herren, die wunderliche Wahlenbürgerphilharmonikerin mit dem Wahlenbürger Schaffenstreich, ich singe es wohl. Auf geht's, ich bin gerade im Abba drin. Machen wir noch was? Ein Abba-Spezial. Ich habe mein Herz schon verloren. An die Kelly, mein Freund, die Tochter von meinem Freund Al, die blonde Kelly. Aber er lässt mich nicht ran an sie. Wir haben 22.07 Uhr. Hallo Nachtschwärmer! Einfach näher dran. DJ Exclusive. Remix. Remix. Remix. Remix. Bei Visage und bei Kylie Minogue. We'll be right back. Nachtschwimmer, das habe ich ganz vergessen. Mein Freund Al hat einen Song gesungen, gezimmert oder zusammengemixt oder weiß ich, mit seinen Kumpels. Das habe ich letzte Woche schon vergessen. Al. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Ich bringe ihn jetzt, oder? Wird auch langsam Zeit. Ich bin Al Bundy. Ich bin gekommen von Ironhead Haynes. Mit Worten für schwer arbeitende Menschen, die sich einen Scheißdreck scheren um diplomatisches Verhalten. Regel Nummer 1. Es ist okay, für Titten auch Möpse zu sagen und manchmal Holz vor der Hütte. Regel 2. Es ist falsch, Franzose zu sein. Regel 3. Es ist okay, wenn man alle bösen Menschen durch einen riesen Fleischwolf dreht. Regel 4. Anwälte. Siehe Regel 3. Benzinschleuder zu fahren, wenn du damit Puppen aufreißt. Jeder soll seine Kollegen im Auto mitnehmen, nur ich nicht. Mein Auto ist reserviert für Stewardessen. Synchronschwimmen ist kein Sport. Schlammringkampf ist ein Sport. Na, also nicht schlecht, Al, muss ich schon sagen. Was sind eure 10 Gebote? Ja, das sind nur 9. Super, da kriegst du einen Beifall, Al. Ja! I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß.

Echt super. Das nächste Gewinnspiel ist gleich in Vorbereitung und das gibt ein super Gewinnspiel. Lasst euch überraschen. Jetzt gehen wir dann erstmal in die 90er zurück. Auf geht's, Bum und Marum. Satz fit alle in der Hand. Und dann machen wir's. 1, 2, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute Nacht. Super stark, da ist jetzt alles drin. Nachtschwärmer Sash, Quicksilver, Red Five und so weiter. Oh, Ethel, let's get out of here. Das waren die Knaller in den 90ern. Kelly. Wir haben jetzt gleich unser Gewinnspiel, da könntest du schon mal die Telefonnummer durchsagen. Komm, sag sie mal. Ich hab's vergessen. Och, Kelly. Dann schreib sie mal auf, ich gebe dir's durch. 0781 ist die Vorwahl. Kann ich nicht schreiben. Och, komm, Kelly. 504 3311. Kann ich auch nicht schreiben. Die ist dümmer, als die Polizei erlaubt. Deine Tochter, hä? Da bist du genug bestraft. Daddy, die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd, Daddy? Ja! Somebody So, jetzt wird's Zeit für unser Gewinnspiel. Wie gesagt, 0781 504 33 11. Es gibt drei verschiedene Mixe. Einen kann man auswählen. 80er, House, neuester Bauart und Hip-Hop. Auf CD natürlich. This is a journey. Da kommt jetzt ein Song. Ich möchte wissen, wie heißt der Sänger bzw. die Gruppe. 2, 3, 4, 5, 6. Seid ihr bereit? Nach zweimal. Ihr könnt aber auch mailen. studio@hitradio-ohr.de. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Flexmaschine, brauchst du einen Haken in der Besenkammer, hau ich ihn rein mit dem Vorschlaghammer. War ich im Kreise schon seit Tagen, dann werde ich trotzdem keinen fragen. Wenn ich mal irgendwas gar nicht kann, dann fang ich trotzdem damit an. Testosteron ist mein Hormon. Ich bleibe immer in Aktion, weiß ich auch nicht, worum es geht. Ich bin die Top-Kapazität, ich löse Probleme schnell und erdig. Zack, zack, zack, fertig. Halbe Schweine, das gibt mir Power ungemeine. Ich hab am ganzen Körper Haare und wasch mich alle Jubeljahre. Mein Ziel ist schneller, höher, weiter, denn ich bin lieber tot als weiter. Wie heißt dieser Sänger oder beziehungsweise Gruppe? Das wollen wir wissen. Dann bring ich mein Gefühl zum Ausdruck. Testosteron ist mein Hormon. Ich habe schlichte Emotionen. Ich hoffe, dass heute noch was geht. Und zwar schon seit der Pubertät. Ich mache Liebe hart und ehrlich. Zack, zack, zack, fertig. Schlichte Emotion. Ich hoffe, dass heute noch was geht. Und zwar schon seit der Pubertät. Ich mache Liebe hart und ehrlich. Also, das ist die Frage. Wer ist das? Ruft bitte an. Coming of power. Whether you're a nightclub, mobile or radio DJ, the use of samples, drop-ins, jingles and idents can enhance any performance. Here's a few examples. Why don't you move, dammit? Monsieur, le disjockey Zach est de retour. Jetzt haben wir mal einen Anrufer drin, und zwar der Andreas. Dem Gewinnspiel. Andreas, was meinst du, wer das wohl ist? Das war Rammstein. Leider nicht, Andreas. Ne? Tschüss. Okay, Pech gehabt. Danke. Tschüss. Also Rammstein war es mal nicht. Na, wollen wir mal wissen, wer das wirklich war. WM, 22.42 Uhr. Und ich habe jetzt den Sven aus Leipzig. Hallo Sven. Ja, schönen guten Abend. Aus Leipzig. Aus Leipzig, genau. Genau. So, du hast hier zum Gewinnspiel was beizutragen. Übrigens, wie hörst du uns? Über Internet? Genau, Internet, Livestream, aber ich war vor 2 Wochen in La bei euch. Ah. La Schwarzwald, und da habe ich euch schon verfolgt. Und wunderbar. Ganz toll. So, jetzt lass mal die Lösung hören. Das war Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann! Das ist es! Dankeschön! Super! Das hätte ich nicht so schnell erwartet, dass das jemand weiß. Weil Harmstein hätte normal jener geschätzt. Aber Rüdiger Hoffmann. Der obercoole Rüdiger Hoffmann. Aus Leipzig hören Sie uns zu. Was sagt der Leipziger? Nach dem Orgasmus? Fertsch. Ja. Fertsch. Jetzt brauchen wir Stimmung hier. Stimmung. Stimmung, Stimmung, Stimmung, Stimmung. Jetzt macht man den Zillertaler Hochzeitsmarsch. Aber dazu bitten wir euch jetzt, den Rhythmusteil zu übernehmen. Alle die Hände über den Kopf. Ausnahmslos, aber alle auch da oben. Wo soll die wohl sein? Die Hände über den Kopf. Und jetzt ganz laut alle mitschreien. Hey, hey, hey, hey. Es ist noch viel zu leise. Hey, hey, hey, hey. Spitze. Jetzt die Zillertaler weitermachen. So, Hände hoch, ja, Hände nach oben. Danke, Überfall, aber spitze. Auf. Wir gehen nämlich jetzt gleich in die Werbung. Das geht schade zu. Das können wir alle gemeinsam singen, aber laut mitsingen, alle. Für die Werbung. Neu, neu. Der neue Club. Bald wird es heiß in Aachen. Codex. Codex. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf 7 Bereichen Party nonstop. Neue Dimensionen, Top-Lichttechnik und fette Beats. Das ist das HD-Signal der Disco-Branche. Mehr Informationen gibt's auch im Internet unter codex-club.de. Codex.

Wir haben 22.53 Uhr, das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. Hier geht es ins Wochenende bei Hitradio mit Charlie 2000 bis 1 Uhr, immer freitags. Du Verkäufer, Freund, was gibt's? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Komm zum Thema. Wie sieht's aus mit deiner Tochter? Oh nein, dem kann man doch nicht über den Weg trauen. Doch, das kannst du mir. Jetzt habe ich hier jede Menge Grüße. Habe ich ganz vergessen, Nachtschwärmer. Also, ich bin ein großer Fan und wohne in Lahr, sitze vor dem Laptop und höre deine Sendung. Wie früher. Ich möchte übrigens meine Frau Sandra Schmidtke und meine Tochter Anjali grüßen. Und er sagt, lieber Gruß von Christoph. Dankeschön nach Lahr. Nächster Gruß per Mail auf studio@hitradio-ohr.de. Könnt ihr auch schreiben. Ich habe mir am vergangenen Dienstag eine Eintrittskarte für Samstag, 7.8. gekauft bei der MSC Typhoon. Super, ich freue mich, nach vielen Jahren wieder zu sehen. Dein treuer Hörer aus Karlsruhe, Rindheim. Der Ralf, wunderbar. Wir gratulieren Andreas Pichl und Erhard Feist nachträglich zum Geburtstag. Es gratulieren Stefanie, Gudrun, Tamara aus Rheinchen. Sie wünscht sich das Lied Lotusblume. Oh, das darf ich nicht vergessen. Weiter, nächster Gruß. Hallo, ihr zwei Nachtschwärmer. Hier grüßt der Andi aus Ettlingen-Spessart. Er grüßt mich und den Michael, der nebendran unser Assistent, den Marc Freinhagen, Thomas Meyer, Elke Reiser, Rebecca Sattler und Sven Zimmerlin grüßt er. Praktikant, kann man auch sagen. So, hallo. Hör dich wie immer über Stream. Grüße aus Stuttgart, der Micha. Dankeschön. Ja, Luja Socke. das ist ein alter Bekannter. Gigi D'Agostino.

vor dem Club der DJ vor ihr war. Mikro drin in seinen Wagen. Alter, bring den Tune nochmal. Hey DJ, bring den Tune zurück. Mach keine Faxen, die Leute spielen verrückt. Der ganze Club brennt und alle schreien im Chor. Wir feiern, wir feiern. Hier geht's ins Wochenende. Hallo Ärztefreunde, hallo Nachtschwärmer, hallo Blondies. Hallo Al. Wie nennt man eine Fliege, die im Kopf einer Blondine herumfliegt? Das ist ein Raumgleiter. Der war zur Einführung. Wie nennt man eine 1,20 große Blondine, die unter 18 ist? Das ist ein Blasebalg. Das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer schlimmer, ja. Das habe ich auch heute Mittag auf der Autobahn gesehen. Wie nennt man zwei Blondinen, die in einem Porsche sitzen? Das ist ein dumm Geschoss. Ja, genau. Ihr fragt's. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt gehen wir erstmal in die Werbung. So, das hätten wir. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Hallo, wir sind die junge Raiffeisen Kinzigtal. Und das schon seit 75 Jahren. Wir feiern Jubiläum, das Geschenk erhalten Sie. Jeden Monat im Festjahr ein besonderes Angebot. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Die etwas anderen Märkte ganz in Ihrer Nähe. Hitradio Ohr und der FC Kirnbach präsentieren ein Höhentraining für Rosenmettle Open Air 2010. Samstag, 31. Juli, ab 18 Uhr auf dem Hochplateau bei Wolfach. 8 Rockbands live. A5 Richtung Wir, Powerboys, Lacuna, The Church, Continents and the Fritz, Disaster Area, The Rebels. Das Mosen-Metal Open Air 2010. Rock vom Feinsten. Samstag, 31. Juli. Weitere Informationen unter mosenmetal-openair.de. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Unser Jubiläumsangebot im Juli. Ab einem Einkauf von 50 Euro schenken wir Ihnen eine Flasche Sekt. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Die etwas anderen Märkte. Ganz in Ihrer Nähe. Neu. Der neue Club. Bald wird es heiß in Aachen. Codex. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf 7 Bereichen Party nonstop. Neue Dimensionen, Top-Lichttechnik und fette Beats. Das ist das HD-Signal der Disco-Branche. Mehr Informationen gibt's auch im Internet unter codex-club.de. Codex. Bald in Aachen. In Paris shoppen. In Las Vegas zocken. In Zermatt wandern. Zu Hause Radio hören. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Mein Radio. Einfach nur dran. Aufgepasst, jetzt wird's feucht auf der Poolparty im FKK-Club Lancelot. Die heißeste und beste Poolparty des Jahres. Mit Live-Musik, Comedy-Show, prickelnden Verlosungen und natürlich jede Menge heiße Badenixen. Poolparty im FKK-Club Lancelot. Am 31. Juli, 19 Uhr in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. Was für Sexy tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, son industriel Elgersweier. Sur Internet, clublancelot.de. Kindesmisshandlungen. Wenn Sie damit leben können, hören Sie jetzt einfach weg. Seit 10 Jahren gibt es uns, das Kindernotruftelefon. Helfen Sie helfen. Mehr Infos unter www.kindernotruftelefon.de. Wir brauchen bundesweit Ihre Hilfe. www.kindernotruftelefon.de. Danke. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Ortenau Select. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Wein und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet. www.ortenau-select.de. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das ist mein Standardsong. Den hatte ich schon vor 15 Jahren gebracht. In den Hallen am Anfang. So, sag schon mal, jetzt kommen ja meine Termine. Genau. Am Samstag, 7. August. MSC. Taifun. 76287 Rheinstetten, Mörsch. Das ist so außerhalb des Ortes. Eine Riesenanlage, das ist Indoor und Outdoor, also ob näher und drin. Am 18. Samstag, September, ist der liebe Charlie 2000 Appenweier in der Schwarzwaldhalle. Und da lade ich alle ein, aus nah und fern. Samstag, 2. Oktober, Bühl-Unzhorst, Festhalle. Und am Samstag, 23.10. Neuried-Altenheim, Herbert-Adam-Halle. Da war ich schon über 15 Jahre nicht mehr. Früher war ich da jeden Monat ein oder zweimal. Ja! Alles klar. Wir haben jetzt gleich 23:23 Uhr. Übrigens geht mal bei mir auf die Homepage www.charlie2000.de. Da könnt ihr Filme sehen ohne Ende von früher. Auch von anderen Radiostudios, wo ich früher war. Schaut mal rein. Oder geht auf Wer kennt wen. Klickt mich an oder bei Facebook. Da geht was ab. Let's start with the basic two-beat turn, which is simply turning one full revolution to two beats of music. So, nachschauen, das habe ich vorher so angemacht mit dem Freestyle. Vor, ich glaube, 13, 14 Jahren hatten wir mal da so ein Home-Projekt. Technisch natürlich nicht so hundertprozentig, aber trotzdem bring's mal. Puff Daddy wurde da geändert auf ein Freestyle-Gestück. Hört mal zu, das ist ganz interessant. That was cool.

Puff Daddy, sagt dir das was? Oder kennst du den überhaupt nicht? Dieser Name war ja eigentlich für meinen Grabstein gedacht. Ja. Ich würde sagen, jetzt machen wir unser Gewinnspiel. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it here in the mix. Music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Jetzt geht's los. Zwei Interpreten wollen wir aus dem Mix, der jetzt kommt. Und der ist ein bisschen heavy-mäßig angehaucht. Jetzt geht's los, seid ihr mit dabei? Hier läuft gerade unser Gewinnspiel. Zwei Interpreten aus diesem Mix möchte ich wissen. Bringt ihr die zusammen nach Germain? Kein Problem. Es geht nämlich noch weiter. 0781 504 33 11. Radio. All we hear is radio. Programm der Radio, immer noch unser Gewinnspiel. Hier zwei Interpreten werden gesucht. Aus diesem Mix, der gerade läuft. Aber es geht weiter. So, das waren die Titel unseres Mix-Gewinnspiels. Nachschauen, jetzt müsst ihr euch melden. 0781 504 33 und 11. Und ich gehe so lange mal in die Werbung. Die Werbung, hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut.

das war ein besonderer Wunsch. Lotusblume von Tobi. Wir haben gleich Mitternacht. Und da heißt wieder Hallo Nachtschwärmer immer noch. Al, was gibt's? Schuhverkäufer. Schuhverkäufer, was ist denn schon wieder? Erzähl mal, was ist denn los? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Was denn? Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Was Leute, denn? Vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Wow! Also siehst, du bist da auf der Erfolgsspur. Nicht nur da, hä? Ich nehme an, du beziehst dich damit auf meine 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja, das war aber noch in der Highschool. Und wir haben den Geburtstag. Die Nadine, die zurzeit in Oberschopfheim ist, wird gratuliert zum 29. Geburtstag vom Ilka, Mirko, vom Simon. Jetzt kann ich mir eigentlich die Schrift nicht mehr lesen. Latina oder so ähnlich. Gratulation! Isolation, immigration, frustration all over the nation. We've been wasting Balkon, grüß mal unseren Nachtschwärmer da. Na klar, Kumpel. Also, sag mal was. Ich bin Bundy. L. Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Komm, mach's mal ein bisschen freundlicher noch. Ich bin L. Bundy. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Besser. Thank you. 13, tierisch gut der Song, ha? Eigentlich sind es zwei Songs. Faceless und Rockstraw. Spezial Remix. Lass mich mal, seid ihr noch gut drauf? Ist noch alles klar? Kelly hat morgen Schule und muss noch Hausaufgaben machen. Also, der Bauer Brown hat 50 Kartoffeln und 6 Kinder. Wenn die Hälfte der Kartoffeln unter einem Drittel der Kinder aufgeteilt werden sollen, wie viele Kartoffeln würde jedes der verbleibenden Kinder kriegen? Oh. Ja. Ich weiß. Kurzer Rock für Mathe am Montag. Das ist die Lösung. Morgen soll ja schönes Wetter werden, Nachtschwärmer. Das ist ein heißer Sommer. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Das ist Sommerurlaub total. Are you ready? Jetzt geben wir nochmal Gas hier. Jim Johnson, Mr. 305, Remix, Nicole, de los Pussycat Dolls. Mami, tú estás como el bistec a la plancha. Tú sabes cómo. Marcel Scherzinger mit Pitbull. Das ist eine Kreuzung, ne? 0:17, jetzt gehen wir gleich mal in die Werbung. Alaf! Hello! Hurra! Erleben Sie das Musikfestival auf der Weinmesse in Colmar vom 6. bis 15. August. 10 Tage, 22 Konzerte mit Eros Ramazzotti, Europe, Alice Cooper, Placebo, Saxon und noch viel mehr. Alle Infos dazu auf www.foire-colmar.com. Made in Baden. Made in Baden, die Dachmarke einer starken Region. Wir Unternehmer stärken den Standort Baden und garantieren die Hochwertigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen. Nur das Beste trägt den Namen Made in Baden. Madeinbaden.de. Hitradio Ohr, immer mit dabei, einfach näher dran mit Hitradio Ohr als iPhone-App. Der neue Club, bald wird es heiß in Aachen. Codex. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf 7 Bereichen Party nonstop. Neue Dimensionen, Top-Lichttechnik und fette Beats. Das ist das HD-Signal der Disco-Branche. Mehr Informationen gibt's auch im Internet unter codex-club.de. Bald in Aachen. Sonnenuntergang in Shebedino, einem Dorf 300 Kilometer südlich von Addis Abeba in Äthiopien. Die 8-jährige Maria schreibt an diesem Abend: Lieber Pate, heute war unser erster Schultag. Das war so eine Aufregung. Das ganze Dorf war auf den Beinen. Ich habe mein erstes Schulheft und schöne Stifte bekommen. Hinter dieser kleinen Geschichte steckt die Arbeit von Plan International. Das Kinderhilfswerk finanziert über Patenschaften in über 40 Ländern der Erde unter anderem Bildungs- und Gesundheitsprojekte. Kinder und Gemeinden erhalten alle nötige Hilfe, um einmal auf eigenen Beinen zu stehen. Und Sie als Pate erhalten regelmäßig Post, erfahren, wie sich Ihr Patenkind und die Gemeinde entwickeln. Sie können ihm selbst schreiben und das Kind sogar besuchen. Schließen Sie sich Prominenten an wie Ulrich Wickert oder Marie-Louise Marjan unter www.plan-deutschland.de. Öffne deine Augen für meine Welt, werte Pate. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause? Quatsch, denn es gibt ja die Original-Baden-Media Ü30-Feten mit den tollsten Live-Bands, Wahnsinnsstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on, baby! Wow! Jetzt bringe ich nochmal meine Termine, wo und wann ich unterwegs bin. Zum Beispiel in 2 Wochen, am Samstag, 7. August, MSC Motorsportclub Typhoon in 76287 Rheinstetten. Da muss ich alle dazu sagen, der Altersdurchschnitt ist dort etwas höher als sonst bei mir. Weil das war ja aus meiner Anfangszeit nach Schwärma. Und da kommen die ganzen von früher. Hoffe ich doch. Am Samstag, 18. 9. September. Appenweier, Schwarzwaldhalle. Da haben wir Großaufbau. Riesengroße Anlage wie früher. Lichtgerüst, ganz großes. Und weiter gibt es noch einiges. Das wird bald bekannt gemacht. Am 2. Samstag, 2. Oktober, Bühl-Unshorst, Festhalle. Und am 23. Oktober, Neuriede-Altenheim, Herbert-Adam-Halle. Ich sage immer Neuriede zu, weil Altenheim, man könnte da was denken. Dann letzte Bitte, geht bei mir auf meine Internetseite www.charlie2000.de. Schaut die alten Bilder an von früher, die Filme. Guckt mal rein. much we hear. We give you fans and whatever. Boys and girls in the house, they hear the mix. Time to change your mind. A powerful new force is about to hit this city. Hallo DJ, hallo DJ, mach mal laut, mach mal laut. Gib uns auf die Glocke, gib uns auf die Glocke. Sound. Und dreh ich die Bässe rein und schneiden alle laut. Hallo DJ, hallo DJ, mach mal laut, mach mal laut. Gib uns auf die Glocke, gib uns auf die Glocke. Ding dong dong, ding dong dong. Hallo DJ, hallo DJ, mach mal laut, mach mal laut. Gib uns auf die Glocke, gib uns auf die Glocke. Und wenn die Glocken bimmeln, dann schreit die Party groß. Hallo DJ, hallo DJ, mach mal laut, mach mal laut. Gib uns auf die Glocke, gib uns auf die Glocke. Ding dong dong, ding dong dong. Hallo DJ, hallo DJ, mach mal laut, mach mal laut. Gib uns auf die Glocke, gib uns auf die Glocke. Ich gebe euch die Kicks. Wir brauchen keine Pause. Wir haben kein Zuhause. Today's best music. Best. Not just some of it. Remix Quality Podcast. Weekly Mix. Hallo Nachtschwärmer. Seid ihr noch aktiv? Wie immer hier. Radio in FHX. Everybody wants love, but always remember to trust in feelings. Take me by the hand and find a way over the clouds to celebrate the love. Der legendäre Robert Miles. Damals von Platte aufgenommen, hört's noch. Musik am Lagerfeuer, es knistert. Und ich kann mir ganz genau erinnern, dieser Mann hat mit diesem Song damals die Techno-Ära eingeläutet. Robert Miles Spezial Remix. Nachdem wir mal das Gewinnspiel vorher hat niemand gewusst. Ich glaub's nicht. Ich kann es nicht glauben, aber es ist so. Letzter Versuch. Jetzt kommt Otto dran. Ihr wisst ja, dass Otto bei jeder Show sein Hänsel- und Gretel-Spiel macht. Da singt er immer irgendwelche Lieder, bekannte Songs, immer mit Hänsel und Gretel. Es kommt nur ein Song,

038, die Stimmung steigt bei meinem Freund Al auch. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Ja, Bandi. Ken Laszlo, hey, hey, hey, geil. 2000er Abmischung. Werden mehrere Anrufe, rufen gleich die Gewinner zurück. Nachschwamm vom Gewinnspiel. There's some disco fans in here tonight. How much this party started, right? Na, geil.

das Schloss und der Wächter lässt mich fallen. Wieder such ich nur nach dir. Irgendwo musst du doch sein. Denn seit ich in deine Augen sah, hab ich nur von dir geträumt. Und ich weiß genau, das hört nie auf, bis das Ende meiner Zeit. Du bist meine Königin, seit ich dir begegnet bin. Ja, Nachtschmal, ich bin fast schon am Ende. Allen ein schönes Wochenende. Morgen, wie gesagt, haben wir schönes Wetter. Hoffe ich doch. Und bei meinem Freund Erl immer nach dem 5., 6. Bier. Immer um diese Zeit. Da kann noch was laufen, oder, Peggy? Naja, er ist Schuhverkäufer. Und die Haare gehen ihm aus. Und der Duscher erkennt er nicht, wenn er drüber stolpert. Und er hat diesen furchtbaren Ausschlag am Hintern. Oh nein, das wollen wir doch nicht wissen, Peggy. Also, ich ziehe mich jedenfalls aus. Wirf den Film rein, wirf dir einen Pfefferminz rein und dann locken wir die Mumie aus ihrer Gruft. Ich glaube, jetzt müsste ich mich dann ausschalten bei Al, ha? Nur ein Quickie, Al. Oh, bitte, Schatz, nur ein Quickie. Ich verspreche, danach werde ich sofort schlafen. Also, nee, das Rest, den Rest wollen wir nicht wissen, Al. Ich will dich für immer und nicht nur für eine schöne Zeit. Ich bin kein Typ für eine Nacht. Dafür bin ich mir zu schade. Und ich weiß genau, in dieser Nacht will ich Liebe, aber nicht zu knapp. Denn mein Liebesspiel mit dir wird mir manche Nacht so viel. Du bist gnadenlos, du bist willenlos zu mir. Damit du so die Neue, ich wette auf dich und mich. Was das mit uns ein One-Night-Stand war. Oma, wer ich sag, damit du so die Neue. Vielleicht bleiben wir uns frei. Freitag wieder ab 21 Uhr Nachtschwärmer. Al, du kannst dich auch schon mal verabschieden, ne? Gute Nacht, Leute. A human without a loser. Set trains on a set face. Is that what we can do? Al, ich mach noch einen kleinen Versuch. Wegen der Kelly. Nachtschwärmer, ich will mich ja an seine Tochter ranmachen. Al. Wie sieht's aus? Kann ich morgen mit Kelly ausgehen? Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm auf! Ah, ich schaff's nicht. hier ist noch ein... Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.